world of cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, okay, gut. Damit nochmal Hallo in die Runde. Und wir haben heute wieder interessante Themen, weil natürlich jetzt hier im November die Hardfork ansteht. Also das hatten wir auch im Detail in der letzten Folge besprochen mit vor allem dem Upgrade zu RandomX als Mining-Algorithmus. Und ja, in dieser Folge werden wir, glaube ich, da auch gar nicht so viel drüber sprechen, oder? Habt ihr da noch was zu der Hardfork? Ich vermisse nur ein paar ordentliche Release-Notes. Ja, das hat auch ein bisschen gedauert, ne? Die hatten ja eigentlich gesagt, am 1. November kommen die Binaries raus. Das hat dann noch ein paar Tage länger gedauert, aber ja, Release-Notes fehlen noch eigentlich. Ja, mit Release meinen die immer den Source-Code. Die Binaries kommen bei Monero ja immer kurz vor knapp dann. Aber naja, diesmal hat man ja erstmal umgestellt. Jetzt haben wir ja die Vorlaufzeit gehabt und wie man sieht, ist die auch nötig. Ja. Ja. Und was auch noch fehlt, ist irgendwie das dieses Tag Latest Release, ne? Das ist auch immer noch die 014. Ja, genau. Tobi. Ja, ich sehe gerade, wir haben einen neuen Zuschauer. Tobi, wir haben kein Video. Ich würde mich jetzt nicht als Zuschauer bezeichnen, sondern ich rede ja mit euch. Das stimmt. Ich bin ja eher Teilnehmer. Aber ich kann mein Video auch ausmachen, wenn euch das stört. Also, du musst es nicht ausmachen, aber die Zuschauer sehen dich so oder so nicht. Also, insofern ist es egal. Ja, cool. Ja, ich sitze im Zug. Okay. Ja, vielleicht sollte man zu den Binaries noch dazu sagen, also für die Zuschauer bzw. Zuhörer eher, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr aktiv werden müsst, wo ihr eure Wallet-Software erneuern müsst. Das heißt, am besten die alte löschen und die neue runterladen und dann nur noch die neue benutzen, weil ab dem 30. November oder so wird dann halt die neue Version aktiv und wer dann noch die alte Wallet benutzt, der ist nicht mehr auf dem aktuellen Monero-Netzwerk. Also da kommen dann keine Überweisungen an und so könnte man eventuell Geld verlieren, wenn man nicht richtig aufpasst. Man muss nur dazu sagen, aktuell Stand 10. November gibt es nur das CLI-Wallet in der aktuellen Version. Die GUI ist noch nicht so weit. Und die Binaries für die GUI sollen aber laut Reddit nächste Woche kommen. Ja, das wage ich zu bezweifeln mal, dass die nächste Woche kommen. Also ich glaube, das ist so meine Erfahrung bis jetzt auch gewesen. Die GUI lässt immer ein bisschen länger auf sich warten, als eigentlich vorhergesehen ist. Ja, die CLI ist ja am wichtigsten auch, weil die ganzen Merchants und Exchanges ja diese Software benutzen. Und die GUI-Wallet ist dann doch eher für den End-User, der natürlich nicht ganz so wichtig ist. Ja. Ja, und ansonsten gibt's eigentlich zur Hardfork nichts mehr wirklich zu sagen, oder? Habt ihr noch was? Ich habe heute meinen Server geupdatet auf die neueste Version. Die läuft auch wunderbar. Bisher habe ich auch nicht gesehen, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab. Und das heißt, wir müssen nur noch 20 Tage warten, dass wir den Network-Upgrade mitmachen können. Wie steht ihr zu RandomX? Glaubt ihr, dass das was Positives langfristig fürs Monero-Netzwerk ist? Oder glaubt ihr, dass nach einem Jahr oder so dann auch wieder ASICs dafür produziert werden und das Unterfangen dann doch nicht geklappt hat? Also ich traue mir da keine technische Beurteilung zu, weil keine Ahnung, wie diese ASICs funktionieren und was für ein Aufwand betrieben werden müsste, um die auf diesen Algorithmus anzupassen. Ich kann es nicht einschätzen. Naja, früher oder später gibt es immer ASICs. Also je nachdem, wie lange man wartet und wie krass der Preis steigt, je nachdem werden dann auch Leute darauf aufmerksam und werden versuchen, dafür ASICs zu bauen. Die Frage ist nur, ob diese runtergehen dann nicht. Die ASICs für RandomX sind vermutlich aber sehr teuer. deswegen sich nicht unbedingt lohnen würde, diese zu entwickeln. Weil im Gegensatz zu früheren ASICs bei Monero müsste man für RandomX welche entwickeln, die sehr nah an PC-Hardware sind, also mit viel CPU-Architektur und viel RAM auch. Worauf basiert denn RandomX? Das ist eine eigenständige Entwicklung, soweit ich weiß. Ja, ja, aber mathematisch. Weiß ich nicht so genau, da ist ja auch dieser Random-Faktor mit drin. Also ich weiß nicht, ob der immer mathematisch das Gleiche macht oder ob das sich da abwechselt. Also wie gesagt, technisch habe ich nicht so viel Kenntnis darüber. Also ich habe mal in dem Git-Repository hier von RandomX reingeschaut. Ich habe es jetzt auch nochmal in den Chat gepostet. Also sie schreiben, das basiert auf User Random Code Execution. Also das heißt, so wie ich das verstehe, werden da irgendwelche Programmfunktionen randomisiert, also ja, ausgeführt. Das sieht mir jetzt nicht so unbedingt nach mathematischer Berechnung aus, aber wie gesagt, ich traue mir da kein abschließendes Urteil zu. Okay. Ja, also ich bin auch so irgendwie zu, ja, zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich das schon cool, dass Monero sowas macht. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist das nicht extrem risky eigentlich, da so tief in den Algorithmus, in das Protokoll einzugreifen, dass man da wirklich dann sagt, okay, damit die Leute die Hardware um die Ecke kaufen können. Also vor allem das, was Tobi halt vorhin gesagt hat, dass es früher oder später immer ASICs geben wird, das habe ich irgendwie auch so gelernt. Auch wenn man sich die Geschichte von Monero anschaut, wir hatten ja immer wieder Tweaks im Proof of Work, damit die ASICs, die es aktuell gibt, nicht mehr drin sind. Deswegen bin da irgendwie jeden Fall nicht euphorisch, dass Monero für immer ASICs abgeschüttelt hat. Und ja, aber trotzdem natürlich gespannt, weil es was Neues ist und interessant auf jeden Fall. Auf dem Crypto-Node-Protokoll war es halt einfacher, ASICs zu bauen als mit RandomX. Weil, wie ich schon gesagt habe, RandomX ist halt so konzipiert, dass es auf Computer-Hardware am besten läuft. Und dazu müsstest du halt Computer-Hardware nachbauen als ASIC. Und dann ist es, brauchst du eigentlich nur noch mehr Computer. Also vor allen Dingen halt CPUs und RAM. Darauf zielt RandomX ab, dass es diese Ressourcen frisst. Deswegen ist es nicht so einfach, ein ASIC daraus zu bauen. Ja, ja. Ich bin da ja bei dir, dass es nicht so einfach ist. Aber die Frage ist ja, ob es nicht früher oder später auch trotzdem, obwohl es nicht einfach ist, ASICs gibt. Vor allem jetzt, nachdem die Strategie ja ist, wir machen RandomX rein und dann tweaken wir nicht mehr am Proof-of-Work-Algorithmus, was ich auch gut finde. Ja, das ist ja jetzt so, wir machen das jetzt und wenn das scheitert, dann switchen wir zu SHA-3, glaube ich, oder? Das ist doch so der grobe Plan. Von dem Plan habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber kann sein, dass du da auch besser informiert bist als ich. ASICs werden nur dann entwickelt, wenn es sich lohnt, welche zu entwickeln. Also wenn die Kosten in der Entwicklung und in der Hardware-Kosten einen Profit dann noch decken würden, das wird sich dann halt einfach zeigen, wie sich auch Monero am Markt entwickelt. Spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, okay. Ja, ich denke, ansonsten haben wir nichts mehr zur Hardfork. Ist natürlich immer die Frage, es bleibt abzusehen, wie es ist. Ich denke, es wird gut werden. Ich bin eigentlich relativ überzeugt von der Professionalität von Monero mittlerweile. Das ist nicht mehr so, Hardfork. Ja, wenn Bitcoin mal Hardfork ist, dann ist ja da was ganz Besonderes. Und ich denke, der Rhythmus ist hier eigentlich so eingefahren, dass es halt relativ professionell über die Bühne läuft. Connected und disconnected sich da die ganze Zeit jemand? Naja, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar hat Till hier was ganz Interessantes rausgesucht, was jetzt auch vor kurzer Zeit in der Krypto-Presse war und auch in der richtigen Presse. Und zwar das mit dem Bundesfinanzministerium, was sich zu Krypto äußert und auch namentlich die M-Bombe fallen lässt, also Monero, und sagt, dass das ganz böse ist. Genau, und zwar auch wieder eine neue Rubrik. Ja, also das gab es wohl vorher vom BaFin nicht, also vom Bundesfinanzministerium. Und zwar ist das die erste nationale Risikoanalyse 2018-2019 als PDF-Format. Werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und ja, da gibt es zwei Seiten, die sich mit dem Thema Kryptowerte befassen. Und da wird eben, wie gesagt, auch der Monero namentlich genannt als anonymisierte Kryptowährung. Und was war da noch? Zcash wird noch genannt und das war es, glaube ich, ne? Ja, und das Bundesfinanzministerium ist natürlich sehr besorgt ob der Anonymisierungsmöglichkeiten und wittert da große Gefahr wegen Geldwäsche und Ähnlichem. Ich finde, das Interessanteste in dem Bericht ist, dass sie sagen, und zwar einfach so sagen sie, es ist absolut unmöglich, bei Monero eine Nachverfolgung zu machen. Ja, also die sagen gar nicht, dass man es versuchen sollte oder dass es irgendwas gibt. Die sagen, das ist unser größtes Problem, das wir da sehen in dem Bereich. Ja, ich finde, an der Stelle kann man das Zitat vielleicht auch mal vorlesen, weil Till, du hast es hier so schön rausgekopiert. Und zwar schreiben die hier, besonders anfällig für Geldwäsche sind jedoch jene Kryptowerte, die Nutzern vollumfängliche Anonymität bieten und deren Transaktionen nicht nachvollziehbar sind. Beispielsweise Monero und Zcash. Die Anonymität der Nutzer ermöglicht eine einfache Verschleierung der Transaktionen, wodurch die Nachverfolgung von Geldern unmöglich wird. Also das ist wirklich absolute Sprache hier. Es ist nicht nur, dass es erschwert wird, sondern sie sagen, Hände in die Luft, das kann man nicht lösen. Ja, so sieht es mal aus. Also wie gesagt, wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz das Thema mal angerissen. Also und wir hatten ja auch die letzte Sendung damit beendet. Das Risiko eben durch staatliche Verbote ist gegeben, auch wenn es technisch nicht, also sich nicht durchsetzen lässt. Also das heißt, die sagen, diese Anonymität und Verschleierung kann nicht rückgängig gemacht werden. Also sie empfinden das als unmöglich. Das heißt, technisch streichen sie da ja schon die Segel, aber nichtsdestotrotz können sie es ja trotzdem bestrafen. Ne? Also sie können halt sagen, wir können zwar technisch nicht verhindern, aber wir verbieten sämtlichen Finanzinstituten den Handel mit diesen Kryptowährungen und wir verbieten auch den Besitz dieser Kryptowährungen. Damit ist man jetzt natürlich technisch, also die technisch versierten Nutzer können sich dann halt weiterhin dessen bemächtigen, aber wir haben halt Probleme, das in die Kohlenstoffwelt zu transferieren, diese Werte. Da habe ich eine politische Frage. Darf die BaFin überhaupt irgendetwas verbieten oder muss das also erst... Wenn die mit Geldwäsche, Terrorismus, Kinderpornografie und schwerster bandenmäßiger Kriminalität kommen, dann dürfen die, wie auch die Innenminister, immer alles. Also zumindest dürfen sie es schon mal fordern. Und ob es dann ins Gesetz fließt oder nicht, das entscheiden die Gesetzgeber. Man muss auch sagen, dass Bitcoin für die eigentlich ein Geschenk ist, für die Strafverfolger. Ja. Weil es gibt ja nichts Besseres als einen öffentlichen Ledger, bei dem man super gut nachvollziehen kann, wie Geld geflossen ist. Es gibt ja auch die Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal thematisiert. Also die haben ja tatsächlich auch eine Arbeitsgruppe für diesen Bereich eingesetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die das grundsätzlich erstmal unterstützen. Ja, also volle Transparenz jeder Transaktion, das ist natürlich was, da wird doch jeder Finanzminister feucht. Aber die stellen sich da eben was anderes vor, als wir uns da so vorstellen. Ja, die sehen halt immer nur die schlechten Seiten von eben solchen anonymen Kryptowährungen, die es ja auch gibt, wollen wir ja gar nicht leugnen. Aber darum geht es ja im Großen und Ganzen gar nicht. Ich glaube, wir haben schon oft gesagt, und das kennt eigentlich auch jeder, der sich mit Monero auseinandersetzt, den Spruch, ja, mit Bargeld kannst du ja auch kriminelle Sachen machen und trotzdem wird das nicht verboten. Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also diese Debatte um die Abschaffung des Bargelds, die wird zwar in Deutschland noch relativ leise geführt, aber im europäischen Ausland gibt es da schon wirklich Fallbeispiele, wo das sehr extrem ausgeprägt ist. Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Schweden war oder Norwegen, aber da ist die Bargeldzahlung irgendwie, ich glaube, im 1-Promille-Bereich aller Transaktionen finden da noch im Bargeld statt. Das ist in Deutschland halt komplett anders und das wird hier auch viel schwieriger sein, aber je weiter sich das auf europäischer Ebene durchsetzt, desto wahrscheinlicher wird es eben auch, dass es dann irgendwann in Deutschland greift und ich glaube, das ist nicht so, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich in meinem Leben das noch erleben darf, dass diese Forderung aufgestellt wird, auch Bargeld abzuschaffen. Ja, Bargeld bringt halt relativ viele Nachteile mit sich. Den einzigen Vorteil von Bargeld sehe ich tatsächlich in der Anonymität, aber für mich persönlich war es das dann auch mit dem Vorteil schon. Naja, es gibt ja noch mehr, denke ich mal. Ja, mir fallen gerade keine ein, ehrlich gesagt. Mit Bargeld hast du noch die Kontrolle über das Geld. Ohne Bargeld nicht mehr. Also auch Stichwort Negativzinsen. Ne? Also bei Bargeld, was du bei dir zu Hause hortest, fällt es natürlich den Finanzämtern oder sonst wem schwer, da Zinsen für zu kassieren. Das stimmt, ja. Dein Bargeld kann dir nicht einfach jemand vom Konto löschen, wenn er einen falschen Knopf drückt. Auch das. Ja, doch, da den Vorteil habe ich zum Beispiel jetzt ausgeblendet, aber da habt ihr natürlich recht. Aber ja, ich finde, Monero ist schon sehr ähnlich zu Bargeld. Hat viele Eigenschaften, die sich Bargeld und Monero teilen. Ja, also was ich noch hinzufügen wollte, vor was halt Bargeld nicht schützt, ist Inflation. Ne? Also wenn die Zentralbanken die Geldscheine vermehren, dann verliert halt der einzelne Geldschein an Wert, auch wenn er sicher im eigenen Keller liegt. Deswegen, und was du gerade gesagt hast, Krischer, das denke ich halt auch, und zwar so zu 100%. Alle Aspekte, die jetzt Bargeld hat, die wir gut finden, wie zum Beispiel, dass du es selber verwalten kannst und dass du damit anonym Transaktionen machen kannst, kannst du auch bei Monero machen. Und zusätzlich hast du halt noch diese mega harte Sicherheit von der Blockchain. Du hast die Transportierbarkeit, dass du es innerhalb von, was weiß ich, 20 Minuten um die Welt schicken kannst, was du halt beim Bargeld nicht hast. Deswegen, das sind echt so die beiden besten Welten, wenn man sich das als Venn-Diagramm vorstellt, sind vereint in Monero. Also ich finde auch gerade den letzten Punkt, ne, halt so diese diese Transaktionsfähigkeit von digitalen Währungen gegenüber Bargeld, also das ist halt auch wirklich ein enormer Faktor. Auf jeden Fall. Und bei Monero kann jeder auch Monero nutzen. Ne? Stell dir mal vor, ein Obdachloser geht in eine Bank und versucht, ein Konto zu öffnen. Schwierig. Oder als Ausländer im Ausland ein Bankkonto zu öffnen. Schwierig. Bei Bargeld kannst du immerhin mitmachen. Aber bei Monero brauchst du halt nur ein entsprechendes Gerät, das dir selbst gehört. Darüber habe ich mir neulich halt auch mal Gedanken gemacht. Wenn du wirklich gar kein technisches Gerät hast, dann musst du ja immer darauf vertrauen, dass wenn du Geräte von anderen Leuten benutzt, irgendwann musst du ja mal deinen Private Key eingeben, um eine Transaktion zu signieren. Ne? Also man benötigt schon ein eigenes Gerät. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Also was heißt Gedanken gemacht? Also in Afrika ist es ja zum Beispiel so, die haben ja so komische Dienste. Also wenn ich das richtig verstanden habe, handeln die ja sehr viel mit so Telefonkartenguthaben. Ne? Also irgendwie da gibt es einen so einen bestimmten Service, der wohl auch teilweise quasi so ähnlich wie PayPal genutzt wird in Afrika. Ja, ich glaube, man bezahlt da über SMS. Ja, genau. Also irgendwie so einen Payment-Dienst gibt es da, irgendwie sowas Komisches. Und die haben halt alle so Telefone, der heißt, ich sag mal, so abgespeckte Android-Phones, die irgendwie, weiß ich nicht, glaub niedrige dreistellige oder sogar zweistellige Eurosummen nur kosten und darauf läuft halt diese Software. Und ich denke, sowas würde für Monero auch denkbar sein. Ja, da braucht man halt jemanden, dem man vertraut, dass dieses Gerät halt nicht kompromittiert ist, bevor es verkauft wird. Ja, aber das hast du auch bei einem 2.000 € iPhone. Ja, richtig. Und bei Bargeld hast du halt den Vorteil, dass du als Laie auch prüfen kannst, ob es sich um echtes Geld handelt oder nicht. Dann kannst du halt damit bezahlen. Ne? Aber bei Monero brauchst du halt immer noch ein Gerät, dem du vertrauen kannst. Ich überlege gerade, ob man wirklich ein Gerät braucht. Ich glaube nicht. Das ist jetzt ein spontaner Gedanke, aber was ist, wenn ich ein Paper-Wallet hätte und ich möchte mich vorbereiten auf die Zeit, sage ich mal, wo ich eventuell kein technisches Gerät bei mir habe, dann könnte ich ja theoretisch auf ein Blatt Papier vorher meine TXe, die ich machen möchte, signieren und dann einfach auf dieses Blatt Papier drucken und von da aus quasi abscannen an ein Gerät, was zum Beispiel Node betreibt. Das ist möglich, ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber dann brauchst du halt trotzdem ein Gerät irgendwann mal. Genau, aber ja gut, in dem Fall vielleicht ein Scanner oder so oder ein QR-Code-Lesegerät. Aber du könntest wenigstens ja mit dem Blatt Papier quasi arbeiten und sagen, hier, ich habe vorgedruckte 0,1 XMR und ich muss jetzt irgendwie 1,1 XMR zahlen, dann scanne ich 11 mal die 0,1 XMR QR-Codes ab und habe damit dann meine Transaktion gemacht. Also im krassesten Notfall irgendwie. Aber man muss vorher halt schon den Empfänger bestimmen, oder? Genau, da könnte man halt so Spielereien machen, wie das wäre dann die Treuhandstelle, wo das hingeht oder sowas. Und ab da geht's dann weiter oder sowas. Also so vorgeplante Sachen könnte man schon machen, so im Sinne von Prepper-Szenarien, wo man irgendwie noch Geld wegsenden möchte oder so. Ja. Muss aber natürlich wohl durchdacht sein. Empfänger? Ich muss doch gar keinen Empfänger angeben. Also es reicht doch, wenn ich mir 10 Wallets generiere mit eindeutigen Kontoadressen und mir dann quasi nur den Secret Key wegspeichere und den Secret Key quasi als Zahlungsmittel abgebe an den Empfänger. Das würde auch gehen, ja. Also genau umgekehrt dann, dass du einer vertrauten Person dein Secret abgibst, ja. Das genau, würde auch gehen. Ich mache mir eine Wallet mit 0,1 und gebe halt den Secret Key demjenigen, der die 0,1 empfangen soll. Ja, genau. Das würde funktionieren. Ich überlege gerade, hat man da irgendwelche Einbußen in der Privatsphäre? Nee, also du kannst ja sogar, es gibt ja diesen Offline Monero Wallet Generator, ist einfach eine HTML-Seite, die kannst du dir offline runterladen und dann auf einem Rechner beliebig viele Konten erstellen. Und dann füllst du halt diese Konten mit den Summen, die du brauchst und kannst dann eben diese Schlüssel verteilen. Ja, da gibt es übrigens Dutzende Möglichkeiten, das zu machen. Das kann man natürlich auch mit dem offiziellen Wallet machen. Kann man auch mit Python-Libraries machen und in Python sich das selbst schreiben und oder gibt es auch schon fertig. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Das erinnert mich doch dann, da könnte man fast wie so ein Geldscheinsystem machen, was halt auf Monero-Basis ist, von Monero gedeckt ist und wo die Schuldscheine, also die Geldscheine, letztendlich gar kein Schuldschein sind, sondern selbst den Wert innehaben. Praktisch wie eine Goldmünze, wo das Gewicht der Goldmünze automatisch der Wert ist, ist das Secret, was auf dem Blatt Papier ist, automatisch der Wert von dem Blatt Papier. Ja, wie willst du verhindern, dass ich das Zeug wegtransferiere, nachdem ich dir den Schein gegeben habe? Wollte ich gerade sagen, ist mir auch gerade eingefallen. Genau, da müsste halt der Empfänger dann immer automatisch direkt das Geld wegtransferieren. Das ist praktisch, du hast so einen QR-Code und du scannst den QR-Code und sweepst praktisch die Balance von der Wallet so mäßig. Ich glaube, das ist zu umständlich. Wahrscheinlich schon, ja. Also ich kenne das halt auch nur so aus dieser Bitcoin-Welt und da gibt es ja wirklich so fertige Vordrucke, ne? Also da kannst du dann so quasi deine Adresse eintragen und quasi als Geschenk verteilen. Klar, also es besteht natürlich die Möglichkeit, dass wenn du das jetzt wirklich so als Handel, als Handelsgegenstand benutzt, dann ist das Risiko, also du kannst zwar in dem Moment prüfen, wenn du die technischen Möglichkeiten dazu hast, ob dieses Konto noch gedeckt ist und wie viel Bitcoins drauf sind. Das wäre bei Monero dann schon wieder etwas schwieriger, aber mit dem Private Key müsste es doch gehen. Ich meine, es gibt bei Bitcoin doch auch so Systeme, wo man Münzen hat, die auch einen Private Key innehaben und wo du, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber wo du dann ein Siegel drüber hast oder so und wo du dann praktisch auch den Private Key selber tauschst in Münzform oder was auch immer, um praktisch eine Transaktion off-chain zu machen sozusagen. Aber das ist natürlich das Risiko, was du gerade, Krischer, auch schon angesprochen hast, mit dem, man muss ja sicher sein, dass ich dir nicht einfach die Papier-Wallet gebe und hinterm Rücken ziehe ich da so das Geld schon ab und dann, wenn du drauf guckst, dann ist nichts mehr da. Ja, genau. Wir waren ja ursprünglich beim Thema, dass die BaFin Monero als gefährlich einschätzt. Und irgendwie kann man das auch als Monero-Community-Mitglied als Kompliment auffassen. Und genauso hat auch Monero eine sehr gute Note bekommen bei The Street. Habt ihr es mitbekommen? Auf Reddit? Ein Post? Nee. The Street hat die Cryptocurrency of the Week gewählt. Monero war das und die haben mal analysiert, wie gut Monero eigentlich ist in Sachen User-Aktivität, Entwickler-Aktivität und auch wie die Kryptowährung am Markt gehandelt wird, Liquidität, Preisvolatilität und so Sachen. Und die Note, die sie Monero vergeben haben, war ein A nach amerikanischem System, nehme ich mal an. Was bei uns der Note 1 entspricht. Wobei ich im Kleingedruckten lese, a letter grade from S, superb, to F, failure, Based on a cryptocurrency fundamental crypto asset score. Ja, also ist S die 1 sozusagen und A wäre dann eine 2. Vielleicht, ja, also genau verstehe ich es nicht. Aber worauf es drauf ankommt, ist, dass Monero halt eine gute Bewertung bekommen hat, auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch, ich habe auch jetzt letzte Woche einen Podcast gesehen von Monero Talk mit Jeff Berwick. Also vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der hat eine Show, die Dollar Vigilante heißt und da gibt er halt mehr oder weniger Investment Advice und der war mit zwei Kollegen bei Monero Talk und die waren so super bullish, was Monero angeht. Meinten so, das wäre das unterbewertetste Asset, was es zurzeit so gäbe und ja, strong fundamentals und so, was man immer gerne hört. Und ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich mich jetzt umhöre in der Kryptowelt und wahrscheinlich bin ich da auch irgendwo in der Filterblase drin, aber was ich so über Monero höre, ist immer Wohlwollen. Also es gibt wenig bis keine, die sich schlecht darüber äußern. Und ich habe so das Gefühl, die sich schlecht darüber äußern, haben keine Ahnung, was tatsächlich passiert in Monero. Den Eindruck habe ich manchmal auch. Und da gab es ja neulich auch einen Monero-Talk mit Andreas Antonopoulos. Und der hat sich auch dann mal zur Monero-Community geäußert. Und ihm ist halt aufgefallen, dass auch wir als Community Monero-Maximalisten drin haben. Und viele normale Leute halt, aber auch so diese extremen Seiten. Leute, die sagen halt, dass nur Monero die einzig wahre Kryptowährung ist und so Sachen. Und dass auch er schon Anfeindungen aus der Monero-Community bekommen hat. Aber auch er selbst, hatte ich das Gefühl, hat Monero technisch nicht so ganz durchstanden oder hat einige wichtige Dinge, die Monero ausmacht, nicht gewusst und somit auch ein bisschen schlecht geredet. Hat jemand von euch auch diesen Talk sich angehört? Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich fand das Interview positiv. Er hat ja Bitcoin als Surveillance-Coin betitelt. Oder zumindest konnte man das so rausinterpretieren. Und er hat aber er hat aber auch gesagt, dass er nicht das Wissen hat. Also, dass er nicht wirklich up-to-date ist, was Monero angeht. Er hat zum Beispiel in einem Part erwähnt, dass Monero ja vorhätte, weil es da ging es um Privacy und so weiter, Ring Cities einzuführen. Und ich habe den Namen vom Interviewer vergessen, dem vom Monero Talk halt. Ja. Er meinte dann so, ja, aber das ist ja schon, genau, und das ist ja schon implementiert und so weiter. Also da sieht man, dass der Andreas halt noch nicht ganz up-to-date ist. Vielleicht hat er mal damals ein bisschen was darüber gelesen und denkt, es wird noch kommen und alles wird noch implementiert. Dabei haben wir das ja schon. Aber im Großen und Ganzen fand ich das ganz positiv eigentlich. Also er ist kein Monero-Hater. Er befürwortet das sogar und hat dann halt auch so ein bisschen den Vergleich gestellt, Monero versus Bitcoin. Das eine ist halt wirklich offen, transparent, einsehbar und das andere ist halt anonym, privat und ist da nicht davon abgeneigt, Monero zu nutzen, selbst zu nutzen. Ich glaube, er sieht ein Potenzial in Bitcoin auch noch, dass die auch mal den Schritt Richtung Anonymität irgendwann machen, ne? Genau, wobei er glaube ich gesagt hat, dass das nicht funktionieren wird oder irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Weiß nicht. Oder wir werden es nicht erleben oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Ryan, auch da nochmal dieser Bericht vom Bundesfinanzministerium, die sagen ja auch ganz klar, dass auch bei so Währungen wie Bitcoin sie auch die Gefahr sehen, die Entwicklung hin zu mehr Anonymität. Ja, also egal ob es jetzt also On-Chain wird es ja bei Bitcoin nicht gehen, aber so Second-Layer- oder Third-Layer-Lösungen, die könnten da ja auch noch mal einiges an Anonymität bringen. Also ich habe das Interview mit Andreas Antonopoulos auch geschaut. Ich habe mich vor allem ultra hart gefreut, als ich gesehen habe, dass der bei Monero Talk war, weil wenn man sich jetzt so die Bitcoin-Videos von dem anschaut oder generell die Talks, der ist ja schon sehr pro-Privacy. Der sagt, verschlüsselt alles Leute und so weiter und so fort. Also hat er, denke ich, die richtige Einstellung dafür. Deswegen hat es mich eigentlich auch verwundert, als ja dann so im Gespräch rauskam, dass er sich damit jetzt gar nicht so beschäftigt habe, wo ich mir denke, wenn er sich so für Privacy interessiert, warum ist dann so auf Bitcoin fokussiert, halt auch so krass mit Scheuklappen, dass man nicht mal sowas weiß, wie was du gerade gemeint hast mit Ring City, was ja eigentlich so der erste große Durchbruch von Monero war, dass halt ein Proposal, was für Bitcoin vorgestellt wurde, bei Monero dann eingebaut wurde und bei Bitcoin nicht. Und seitdem halt auch so viele Entwicklungen in Privacy eingegangen sind bei Monero und bei Bitcoin halt. Ja, ich sehe es auch und ich hoffe das auch, dass es kommt, dass es halt so durch die Hintertür reingeschmuggelt wird bei Bitcoin, dass man halt Transaktionen zumindest so ambivalent wie möglich machen kann, dass wenn du A zahlt B Summe X, dass du halt nicht genau weißt, ob das jetzt eine normale Transaktion war oder ob da, was weiß ich, 10 Lightning-Channels im Hintergrund geöffnet wurden oder ob da irgendwelche Skripte noch dabei hängen und so weiter. Das, denke ich, ist schon positiv, aber was mich halt so catcht irgendwie in der letzten Zeit, sind wirklich die starken Fundamentals von Monero, die halt auf der Base-Layer sind. So Sachen wie dynamische Blockgröße, wie Tail-Emission, wo man halt auch immer wieder bei Bitcoin hört. Ja, also gibt's ja die Diskussion bei Bitcoin, was machen wir, wenn die alle Bitcoins geschürft sind und dann halt manche Leute fordern, lass uns doch eine Tail-Emission einbauen, wo ich mir denke, das wird nie wird das bei Bitcoin passieren, ja. Die 21 Millionen sind zu heilig, dass man da dann eine ewige Inflation einbaut. Aber wo ich mir halt auch denke, ey Leute, das Bitcoin 2.0 ist ja schon hier, was ja einige Vorteile hat, wenn es hier zum Beispiel um Blockgröße und Tail-Emission und so weiter geht. Ja, deswegen alles in allem, ich fand das ein super Gespräch von Andreas und dem Doug. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Das ist eine gute Stunde, glaube ich. Und ich möchte jetzt Andreas Antonopoulos auf keinen Fall bashen. Ich finde, das ist ein super Typ und ich denke, er äußert auch gute Kritik, was jetzt Monero angeht. Zum Beispiel hat er gemeint, die User Experience ist einfach noch nicht da, wo sie bei Bitcoin ist. Also er hat dann, stimmt, ja, ja. Er hat dann Monerujo angesprochen, hat so gemeint, das ist nicht die einfachste Wallet. Und zum Beispiel meine Freundin, ich hatte der auch mal eine Monerujo Wallet eingerichtet, beziehungsweise gesagt, lad das mal runter, und sie hat es halt nicht geschafft, sich selber eine Wallet einzurichten. Und ich denke, das ist so sinnbildlich für einfach neue User, die ins System reinkommen. Das ist halt noch nicht so intuitiv wie, was weiß ich, einen Instagram-Account eröffnen oder so. Ja. Und da hat er auch recht, ne? Ja, genau. Und was er auch gesagt hat, Bitcoin ist ja so die erste Tür. Also wenn man sich mit Krypto auseinandersetzen möchte, ist die erste Tür, die man aufmacht, erstmal Bitcoin, so der King, ne? Und meinte dann so, und wenn es um Monero geht, dann hast du ja eigentlich keine andere Wahl, außer von Bitcoin dann oder über Bitcoin zu Monero zu kommen. Außer es gibt irgendwelche Exchanges, die dann auch direkt von XMR zu Fiat irgendwas machen. Aber er meinte eigentlich so das Fundamentale oder das Wissen, was du dir aneignen möchtest, wenn du mit Krypto anfangen möchtest, dann ist es eigentlich immer Bitcoin, weil ist der King. Das ist auch der Grund, warum er das macht. Und später kann man sich dann die Coins anschauen, die wirklich was zu bieten haben. Und das ist halt der weitere Verlauf dann, wenn du dich weiter informieren möchtest, was es noch so gibt. Um Bitcoin kommst du nicht halt rum, ja. Und so hat er das dann argumentiert, dass wenn man sich Bitcoin angeschaut hat und sich Wissen angeeignet hat, dann und sich die Frage stellt, so was gibt's denn noch, dass man, wenn man dann irgendwann auf Monero kommt, man nicht auf Monero gekommen wäre, hätte man vorher nicht Bitcoin kennengelernt. Ja, ich finde das halt echt eine interessante Frage. Also jetzt gerade auch, wenn es um die Usability und User Experience geht, weil klar, wenn du dir eine Mainstream Bitcoin Wallet runterlädst, dann ist es viel einfacher gemacht oder da ist mehr, man merkt, dass da mehr Arbeitsstunden reingesteckt wurden, um die halt so intuitiv wie möglich zu machen. Aber wenn man mal einen Schritt weiter geht und es dann um die Frage geht, okay, ich bin jetzt hier im Bitcoin-Universum und jetzt möchte ich eine Transaktion privat machen, dann ist halt auf einmal Monero 1000-mal einfacher als Bitcoin, weil es ist egal, mehr oder weniger von welcher Wallet du es schickst, du hast automatisch die Privatsphäre mit drin. Und bei Bitcoin kommt dann halt auf einmal dieser ganze, hey, ich muss mich informieren, was für eine Wallet benutze ich denn überhaupt, wie funktioniert das mit meinen Outputs, welche Outputs vermische ich miteinander und welche Outputs sind wahrscheinlich schon durch KYC-Prozess geflaggt und so, dass man, also da Privatsphäre zu bekommen und zu behalten ist halt, was weiß ich, unendlich mal viel schwieriger als bei Monero. Und das finde ich so das Interessante, dass aktuell bei Bitcoin die Applications einfacher sind, aber ich habe so das Gefühl, die Anwendung ist halt gar nicht so einfach, ja, als wenn man es richtig benutzen möchte, in Anführungszeichen. Ja. Es gibt auch in dem Bitcoin-Universum so einen Glaskugelleser hier, der immer so seine Preisentwicklungsstrategien vorträgt. Wisst ihr, wen ich meine? Tony Vase? Ja, genau. Und der zum Beispiel hat ja mal gesagt, also er ist ja auch so ein Bitcoin-Maximalist und dementsprechend Monero gegenüber so, kann man machen, muss man aber nicht. Und der sagte, also wenn jetzt wirklich jemand absolute Privatsphäre und Anonymität braucht, dann kann er ja seine Bitcoins einmal kurz in Monero wechseln, dorthin transferieren, wo er sie dann wieder zurücktauscht in Bitcoin und weißt du, also das quasi so einfach nur als Vehikel nutzen für Anonymität. Wäre eine Option, ja. Aber was interessiert, was dieser Waze sagt? Ja, also deswegen habe ich auch so ein bisschen abwertend über ihn eingeleitet, weil ich halte den auch für, also nicht mehr als ein Glaskugelleser, aber fand, das war ein interessanter Punkt. Ja. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wenn du Tainted Bitcoins haben kannst und du aus Monero wieder rausgehst zu Bitcoin, könnte es ja sein, dass du getaintete Bitcoins bekommst. Und vielleicht in einer dystopischen Welt gibt es dann da halt, oder was heißt dystopische Welt, ist ja schon, ist ja jetzt schon, dass Coinbase halt deine Assets einfriert, wenn du, ja, wenn die aus der falschen Ecke kommen oder so. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, BISC zu benutzen, also diesen dezentralen Marktplatz, wenn du da Monero für Bitcoin verkaufst, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Tainted Bitcoins bekommst, relativ hoch. Und mein Punkt ist aber jetzt einfach, man sollte vielleicht lieber in Monero bleiben einfach. Ja, das sowieso. Aber was ist denn auch schon tainted, ne? Also das sind, vielleicht denke ich dazu einfach, aber ich bin, du kennst ja schon meine Meinung, Alex. Geld kann nicht tainted sein. Das ist nur das, wie man es sieht. Und deswegen mache ich mir da überhaupt gar keinen Kopf. Das sind so Sachen. Es gibt so Teilbereiche in diesem Crypto-Space, die eigentlich nur deshalb aufkommen, weil es so etwas wie den Staat, die Regierung, den Gesetzgeber oder sonst wie irgendeine Obermacht gibt oder Hoheit, die irgendwie etwas zu entscheiden hat. Ansonsten stünde das gar nicht zur Diskussion. Tainted oder nicht tainted. Ja, dieses Konzept von tainted Coins gibt es ja nicht. Ja, aber ich bin ja da bei dir, dass das ein artifizielles Problem ist. Aber ein Problem hast du trotzdem, wenn du deine Bitcoin an Coinbase schickst und die dann auf einmal eingefroren ist und du die nicht haben kannst. Also nur weil das Problem ohne die Regierung nicht existieren würde, heißt ja nicht, dass du das Problem nicht auch hast als User irgendwann. Ja, klar. Aber es erleichtert dich oder hilft dir bei der Entscheidungsfindung so, was nutze ich und womit würde ich eher auf Probleme stoßen, und das ist bei Monero halt nicht der Fall oder weniger der Fall, dass du auf Probleme stößt, die eben so artificial sind, die überhaupt nichts mit der Kryptowährung an sich zu tun haben, sondern eigentlich nur aufgesetzte Vorlagen oder Auflagen, die man erfüllen muss, damit man irgendwie noch im legalen Bereich bleibt. Also das erinnert mich, ich wollte auch noch was zu dem Bundesfinanzministerium sagen. Und zwar schreiben die ja dann auch, dass sie die Entwicklung sehen, dass Monero halt in Darknet Markets öfter genutzt werden wird als Bitcoin, eben weil es die Strafverfolgung schwieriger macht. Und die Kriminellen wollen natürlich nicht gefasst werden und so. Aber wenn wir um so ein Verbot wie Monero gehen, sprechen. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, Monero zu verbieten, während Bitcoin legal ist. Weil sobald halt einmal die Tür in die Kryptowelt geöffnet ist, kannst du ja alles Mögliche machen. Kann ich Bitcoin Cash, Ethereum und Monero alles über Software traden. Ja, außer ich stelle mir das ja ab und zu mal vor, wie das ist, wenn wir wirklich so weit sind, dass wir Mass Adoption bekommen und aber nicht dadurch, weil wir jetzt, also wir normale Bürger sich dafür entschieden haben, das zu nutzen, sondern weil wirklich die Welt sich einig ist, das könnte man nutzen, die Technologie ist cool und machen wir einfach mal. Dann stelle ich mir so ein Extremszenario vor, wo, weil es, so wie du sagst, so viele Coins gibt, wo diese Coins dann, also die anderen Coins, sagen wir Bitcoin wird jetzt als legale Leitwährung genommen und jetzt soll es darum gehen, die anderen Coins zu eliminieren. So, dann wäre es ja einfacher für die Regierung zu sagen, wir sorgen jetzt für Zentralisierung und dann irgendwann die Überhand zu gewinnen, zu sagen, okay, wir machen einen Shutdown der ganzen Miner, der ganz großen Miner und der Besitz ist nicht mehr erlaubt, der Handel ist nicht mehr erlaubt und so weiter. Damit kannst du einen Coin auf jeden Fall runterkriegen oder eliminieren. Und das kannst du auch, wenn du Bitcoin nimmst und die paar Miner, die es da gibt, also gut, sind zwar Pools, aber es sind ja nicht so viele, die Hashrate ausmachen. Und wenn sich die ganze Welt einig darüber wäre, dass zum Beispiel wenn die Mehrheit aus China kommt, die Mining-Pools, dass wir die jetzt runternehmen müssen oder shutdownen müssen und in den USA genauso und jeder macht mit, dann ist es vorbei mit Bitcoin, so gesehen. Das heißt, die einzige Chance, meiner Meinung nach, für einen Coin zu überleben, ist so dezentral wie möglich zu sein. Und da ist, finde ich, Monero auf einem sehr guten Wege, vor allem jetzt auch mit diesem Random X und den anderen Features, die es ja noch geben wird in dem Release. Ich weiß nicht, ob ihr sie angesprochen habt. Da ist ja ein ganz nettes Feature dabei. Können wir vielleicht darüber reden später? Ja, kannst du auch jetzt kurz erklären. Ja, also in dem Release, was jetzt kommen wird, gibt es ein Payment-System für die Nodes. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ein RPC-Payment-System. Das heißt, optional das Ganze jetzt. Das heißt, wenn einer zum Beispiel einen Node betreibt, ein Public Node, das heißt, ein Remote Node aus Sicht des Users, der ein Lightweight Wallet, nicht ganz Lightweight, aber der ein Wallet betreiben möchte mit einem Remote Node, was ja so ähnlich wie ein Lightweight Wallet ist, das nutzen möchte und dann so einen Remote Node nutzt, dann kann der Remote Node Betreiber sagen, ich möchte bezahlt werden für die Arbeit, die ich tue. Und die Arbeit, die ich tue, ist ja das Scannen der Blockchain für dich und annehmen deiner TX, weitergeben und so weiter. Also diese Kommunikation zwischen RPC-User, dem Client und dem RPC-Daemon. Und da kann man jetzt sagen, oder kann der Node-Besitzer sagen, ich möchte mit Hashes bezahlt werden, die du als Client für mich mit einem gewissen Proof-of-Work mir dann beweist, dass du gearbeitet hast und diese Payments, diese Hashes, die ich dann bekomme, sowas wie Shares bei einem Pool, gibst du an mich ab. Und ich gebe dir dafür Credits zum Beispiel auf meinen Node. Also wird dann in der Buchhaltung festgehalten, okay, Client X hat so und so viel Shares abgegeben, pro Share gibt es so und so viel Credits und von seinen Credits kann er jetzt Gebrauch machen, um bei mir RPC-Kommunikation zu betreiben oder mit mir zu sprechen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr geile Idee, wenn du darüber nachdenkst. Ist es auf Protokollebene jetzt drin oder? Es ist einfach nur ein Feature aus dem RPC-Daemon. Ah, okay. Also nicht auf Protokollebene. Und das hat halt den, ja? Das heißt doch, dass das Light Wallet, also beziehungsweise der Zugreifende, dauerhaft Mining für den Anbietenden betreibt. Genau, so lange wie er muss. Also wenn zum Beispiel sein Credit aufgebraucht ist oder kurz davor ist, es gibt dann so, kannst du Thresholds setzen, dann fängt er an wieder zu minen und gibt halt an den Node Shares ab. Und der Vorteil halt für den Node ist, er kann ein Public Node betreiben und kriegt dann somit quasi Payments oder potenzielle Payments ab, weil es sind ja, die Shares sind ja keine Payments per se, weil die ja nutzlos sind. Oder wertlos, sagen wir es mal so. Nutzvoll schon, weil später, wenn ein Block gefunden wird, kannst du dann sagen, okay, ich habe hier, der Client hat seine Shares abgegeben und eventuell ist da ein Block dabei, der eben valide ist. Also der Difficulty des Netzwerks entspricht. Damit hättest du ja einen validen Block abgegeben oder gebroadcast und bekommst dann halt das Payment dafür an deine Payment-Adresse als Node-Betreiber. So, und die ganzen Clients, die an dir hängen, die haben halt ihre Shares abgegeben und haben dir quasi geholfen bei diesem, bei dieser Blockfindung. Aber die Währung, und, also der Algorithmus, nach dem gemeint wird, ist aber RandomX. Genau. Und das ist halt super krass, weil somit kannst du ja zum Beispiel Services anbieten von zum Beispiel Third Parties, die dann sagen, also nur ein Klasse, so ein Beispiel von einem Paywall, was man ja aus Webseiten kennt. Du willst jetzt einen Artikel lesen von zum Beispiel einer Zeitschrift oder einem Online-Newspaper, dann musst du, keine Ahnung, so und so viel zahlen, damit diese Paywall verschwindet und du diesen Artikel lesen kannst oder downloaden kannst. Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, gib mir einen gewissen Proof of Work von deiner Seite aus, damit du diese Paywall nicht bekommst. Und da du die Payments dann oder potenziellen Payments dann als Webseitenbetreiber bekommst, brauchst du auch keine Ads mehr schalten, weil der Client hat ja quasi bezahlt mit seinen Shares. Und so kannst du zum Beispiel Webseiten filtern nach Usern, die keine Shares oder nicht arbeiten für dich oder Shares abgeben und User, die Shares abgeben, und denen schaltest du halt keine Ads rein. Ich meine, das gab es auch wirklich schon als offiziellen Dienstanbieter, ne? Also der quasi gesagt hat, binde dieses JavaScript in deine Webseite ein und lass dich darüber finanzieren, was ja dann nachher dazu geführt hat, dass sehr viele Leute das versteckt eingebaut haben. Aber die eigentliche Idee war ja, das nicht versteckt zu machen, sondern wirklich so als Deal auch zu vermarkten, ne? Zu sagen, also du darfst hier bei uns alles lesen, alle Artikel, aber dafür läuft halt während der Nutzungsdauer in deinem Webbrowser ein JavaScript, was für uns Moneros meint. Und das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich fair, wenn es denn transparent ist. Ja, das wurde leider abused, und das, also mit diesem Feature im Node selbst, kannst du es halt nicht mehr abusen, weil es ja direkt im Monero-Code implementiert ist. Also du brauchst dann, es ist dann kein JavaScript mehr oder so, was da läuft, sondern wobei könnte man wahrscheinlich immer noch machen, aber es ist halt offiziell, sage ich mal, das ist etwas, was dann der Node selbst, der Daemon selbst unterstützt. Ja, also ich sag mal, bei Betriebssystemen, so auf Desktop-PCs, da kann ich es mir noch vorstellen, aber bei Smart-Devices, also Tablets, Smartphones und so weiter, da wird es dann aber schon kritisch. Ne? Zum einen wirklich, weil ja die Akkuleistung des Nutzenden zurückgeht. Und zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass, wenn das jetzt wirklich irgendwie Verbreitung finden würde, da sehr schnell von Seiten Android, also sprich Google, irgendwelche Mechanismen greifen, die diese Prozesse dann automatisch blockieren oder drosseln oder wie auch immer. Ja, deswegen gibt es in diesem Feature auch ein Parameter, dass du dich als Client, gut, das geht so ein bisschen in die, hebelt so ein bisschen die Privacy aus, aber du kannst dann als Client sagen, das ist mein Secret Key, und diesen Secret Key nutze ich, um an meine Credits zu kommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause eine Maschine hast, die viel mehr, also natürlich mehr Power hat als ein Smartphone, dann kannst du damit deine Credits aufbauen, quasi auffüllen, und mit demselben Secret Key kannst du dich aber vom Smartphone aus einloggen oder den dort nutzen, um die Credits, um an deine Credits ranzukommen, und das Smartphone müsste dann nicht mehr meinen. Ja, aber das ist ja ein bisschen sehr verquer. Also dann ist es doch eigentlich sinnvoller, einfach einen Full Node zu Hause laufen zu lassen und mit dem Smartphone auf den zuzugreifen, ohne Credit hin und her. Ja, das kann man machen. Nur der tiefere Sinn dahinter, glaube ich, ist, und das ist halt das Geile an diesem Feature, dass du für mehr Dezentralisierung sorgst. Weil du jetzt plötzlich potenziell, es gibt ja genug Nodes, die im Monero-Netzwerk laufen und im Betrieb sind jetzt gerade. Und stell dir vor, die wären potenziell in der Lage, einen quasi Pool zu spielen oder einen Pool zu simulieren. Und die ganzen Clients, die sich dann da dranhängen, sind dann halt diese ganzen Miner, die normalerweise an ganz großen Pools hängen, an spezialisierten Pools. Und jetzt mit der Kombination RandomX und keine ASICs mehr und jede CPU, und dazu gehört ja auch zum Beispiel eine ARM oder ein CPU auf einem Smartphone, ist jetzt plötzlich in der Lage zu meinen, weil es auch ein so etwas wie ein Random Access jetzt möglich macht, dann sorgst du wirklich für Dezentralisierung, indem du jetzt einfach alle Nodes potenziell zum Pools machst. Ja, also den Aspekt mit der Dezentralisierung, den sehe ich auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, so für den Endanwender hat es eigentlich Also, ja, ich sag mal, wenig, sagen. Es hat eher Nachteile als Vorteile für den Endanwender, auch wenn es für das System super ist. Ja, wird sich zeigen, wie es genutzt wird und ob es überhaupt Node-Betreiber geben wird, die das Ganze aktivieren werden. Es ist ja noch alles optional, wird da wahrscheinlich auch so bleiben. Und ja, sorgt auf jeden Fall für Wettbewerb, weil du jetzt auch unter den Node-Betreibern natürlich gewillt bist, den besseren Service anzubieten quasi. Also nutzt du zum Beispiel mein Public Node, es ist besser, wenn du, sagen wir, ich habe einen User, er hat die Auswahl zwischen zwei Nodes, aber der eine Node ist zum Beispiel teurer im Sinne von Credits, ne, für die Sachen, die er da von dem Node haben möchte in der RPC-Kommunikation, und ich bin zum Beispiel günstiger, dann kann ich dafür sorgen, dass er zu mir kommt. Und ja, und so weiter. Das sorgt halt so ein bisschen für Wettbewerb. Was auch dazu führen könnte, dass zum Beispiel Leute, die nicht Public Nodes betrieben haben bisher, sich umentscheiden und sagen, ja, dann mache ich aus meinem Full Node ein Public Node, damit das andere nutzen können, weil ich jetzt potenziell dafür bezahlt werden kann. Ja, ist ein Punkt, ja. Okay, interessant. Also das ist ein Feature, was jetzt mit der nächsten Hardfork aktiv werden wird. Und ja, ich denke, ich sehe es eigentlich auch so. Mehr Wettbewerb ist immer gut. Ich fand es noch ganz interessant, hier auf Reddit hat Cake Wallet gepostet, die haben jetzt 20.000 unique Downloads. Also Cake Wallet ist die iOS Monero Wallet für die Leute, die es nicht kennen. Ist eigentlich auch ganz gut, ich nutze es selber auch. Und ja, 20.000 unique Downloads ist schon was, oder? Ja, das ist ordentlich. Aber ist es nicht eigentlich, also jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, ist es nicht eigentlich ultra wenig, wenn man sich mal vorstellt, wie viele iOS-Devices es so gibt? Ja, das ist sehr wenig, ja. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Gibt es so Seiten, wo man das sehen kann, wie viele aktive iOS-Geräte es gibt und Android-Geräte? Also bei den Keynotes sagt Apple ja manchmal, wie wenn sie eine neue Zahl geknackt haben oder so, wie viele iOS-Geräte sie haben. Also ich würde sagen, es sind ein paar hundert Millionen, aber nagelt mich nicht fest. So, bei 7 Milliarden Bevölkerung, also Menschen auf der Erde, müsste das gut hinkommen mit ein paar hundert Millionen. Auf jeden Fall ist noch Luft nach oben da, aber es ist natürlich ein guter Meilenstein dafür, Cake Wallet. Ein anderer guter Meilenstein ist noch, Bitcoin.com listet jetzt Monero. Habe ich auch gesehen, ich weiß, also Bitcoin.com hat mich irgendwie geblockt auf Twitter. Ich weiß nicht, ich kann den Tweet von meinem Account aus nicht anschauen. Haben die einen Exchange eigentlich? Bitcoin.com, ja, oder? Also ja. Weiß ich nicht, aber Bitcoin.com ist doch hier diese Abspaltung, ne? Genau, Roger Ver und Co. Ja. Genau, die haben Local, wie heißt das, Local Bitcoin haben die ja gelauncht. Ja, die haben also einen Exchange am Laufen. Local Bitcoin ist von Bitcoin.com. Soweit ich weiß, ja. Von Roger. Das ist mir neu. Das ist mir auch neu. Moment, ich check gerade auf der Seite. Vor allem Local Bitcoin hat ja in den letzten Monaten ziemlich harte Abstriche gemacht. Also wir haben ja KYC-Prozess eingeführt und alles Mögliche. In Bitcoin, Deutschland kann man sowieso nicht benutzen. Ist irgendwie nicht mehr das, was es mal war früher. Aber ja, ich sehe gerade hier den Tweet. Sie schreiben. Ach, ja. Es ist, also ich sehe gerade, ich kannte Local Bitcoin nicht. Es gibt wohl Local Bitcoin, aber was ich meine ist, dass Bitcoin.com Local. Ah, okay. Hört sich ehrlich an. Okay, aber auf der Bitcoin.com Exchange, also wer da traden will, kann auch jetzt Monero erwerben. Und sie schreiben, we have launched trading for XMR on our Bitcoin Exchange because privacy matters. Sign up and start trading the privacy coin today. At Monero. Sehr schön. Also, ich spreche hier nur für mich und nicht für die Allgemeinheit, aber alles, wo Roger Ver hintersteht, da wäre ich ganz vorsichtig, da überhaupt irgendwas zu handeln. Okay. Hättest du dich leiden? Ja, nicht so wirklich, ne? Also mit seinen Spaltungsversuchen und Falschaussagen, die er in der Vergangenheit ja schon häufiger mal getroffen hat. Ich weiß nicht, mir ist der Typ sehr suspekt und da würden mir 1000 andere Sachen einfallen, bevor ich da auch nur ein Nano-Bitcoin hinschicken würde. Ja, dann vielleicht auch noch eine Neuigkeit. Im Monero Community Crowdfunding System gibt es aktuell einen Funding-Request für Monero Mu. Also einen der Hauptentwickler, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Wer da noch ein bisschen, was weiß ich, Weihnachtsgeld oder so da lassen will. Ich glaube, die haben aber das Funding-Goal auch schon fast erreicht. Den fehlen, glaube ich, nur noch so 20 XMR oder so. Und der bekommt insgesamt fast 400 XMR und 360 sind schon gefundet. Also wer sich wohltätig fühlt, kann da, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, dem guten Movers zukommen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und dann eigentlich so als zwei Sachen noch. Also einmal habe ich mir Sun vorgeknüpft und habe mit ihm einen relativ langen Podcast gemacht, wo wir über den Monero-Tipbot reden, der jetzt mittlerweile live gegangen ist, also auch funktioniert schon auf Telegram mit echten Monero. Und genau, wir sprechen da fast 3 Stunden über Krypto, Monero, Ideen und so weiter. Kann man sich auf jeden Fall anschauen oder anhören. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und die zweite Sache ist der 36C2, also der Chaos Computer Congress, der wieder Ende diesen Jahres in Leipzig stattfinden wird. Und ich wurde gebeten, das auch mal hier anzupreisen für die Leute, die da hingehen wollen. Monero wird da wieder eine eigene Ecke haben. Grisha war ja letztes Jahr da und ich glaube, es war auch eigentlich ganz gut, oder Grisha? Ich glaube, Grisha hat sich ausgeklinkt, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hatte, glaube ich, Kopfschmerzen. Ja, ja, er hat sich entschuldigt, ja. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, Grisha war letztes Jahr da beim 35C2, genau, C3. Und genau, ich habe vorhin versucht, an Karten zu kommen. Da war dann die Presale-Runde wieder vorbei. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ist vielleicht auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn man da mal vorbeischauen kann. Okay, nur Grisha raus oder auch Tobi? Oder? Hassan, wirst du denn da vor Ort sein auf dem Kongress? Ich? Genau. Nee. Ich kann leider nicht. Schade, schade. Ja, dann haben wir ja keinen aus unserem Team vor Ort. Das ist schlecht. Ja, wenn noch ein Weihnachtswunder passiert, dann gehe ich vielleicht hin. Also, falls hier jetzt irgendjemand zuhört, der mir ein Dach über dem Kopf und ein Ticket verschaffen kann, dann würde ich da hingehen. Ich würde sogar einen Vortrag halten, wenn die mich haben wollen. Aber bisher habe ich es eigentlich nicht fest vor. Also ich glaube, Vortragseinreichung, da war die Frist vor einem halben Jahr zu Ende. Okay. Also ich glaube, Faktor 20 zu viel. Okay. Dann ja, das ist, wenn ich gehen würde, dann nächstes Jahr, um meinen Vortrag dann zu halten. Bis dahin, denke ich, habe ich auch was Solides. Okay, sehr gut. Ja. Achso, wo wir gerade schon bei Konferenzen sind, wie heißt immer hier diese Konferenz da in Tschechien? Die war ja auch irgendwie kürzlich, da habe ich auch gar nichts von mitbekommen. Die Parallelen die Polnis? Jawohl, also da hatten wir hier, glaube ich, auch nicht drüber gesprochen. Nee. Und ob man so irgendwie in meinem Feed und so, also irgendwie ist da nichts von rübergekommen. Ich wollte mich damit nochmal beschäftigen, habe es aber auch noch nicht getan. Hat von euch da jemand was mitbekommen oder irgendwelche Talks sich nachträglich angeguckt? Ich habe mir einen Livestream von World Crypto Network angeschaut. Die saßen dann teilweise da mit Peter Todd und so auf der Couch rum und haben gequatscht, aber Vorträge und so habe ich mir nicht angeschaut, nee. Ich auch nicht. Komisch, ne? Irgendwie letztes Jahr war das ja ein richtig großes Ding, so. Ja, ich glaube, dieses Jahr war das auch relativ groß. Also es waren auf jeden Fall viele bekannte Leute da. Na, ich muss das wohl doch nochmal nachrecherchieren. Wie heißt die Konf? Hacker-Kongress, glaube ich. Aber die, nee, also so heißt, glaube ich, der Veranstaltungsort. Die Konferenz heißt anders. Muss ich rausgucken, aber wir verlinken das auf jeden Fall mal in den Shownotes und Parallel Nipolnis ist die Webseite, das Krypto-Anarchie-Institut, Englisch Vektron. Genau, also hier ist der Hacker-Kongress. Ja, vom 4. bis 6. Oktober in Prag war das. Genau. Kenne ich nicht, habe ich nichts von gehört. Chat. Ja. Wäre auch so mal eine Überlegung wert, ob man nicht vielleicht lokal irgendwas reißen möchte. So, keine Ahnung, zum Beispiel in meiner Stadt. Vielleicht gibt es da auch schon was, ich weiß es nicht. Aber einfach mal selbst aktiv werden. Das Einzige, wo im Moment wirklich aktiv vor Ort was passiert, ist ja, glaube ich, in Berlin, ne? Ja. Mit, und Leipzig wahrscheinlich nicht, nur im C3. In Leipzig? Ich wollte sagen, Leipzig auch, aber das ist wahrscheinlich nicht so treffen, weil Leipzig ist ja nur die Stadt, wo das C3 gehostet wird. Aber man kann jetzt nicht sagen, Leipzig ist da irgendwie aktiv, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine hier der Honig-DAX-Podcast, also die sind ja so sehr Bitcoin-zentrisch, die kommen auch alle aus der Leipziger Ecke. Und ich meine, also die haben sich auch mehrfach wohlwollend über Monero geäußert. Ob die da jetzt auch aktiv an ihren Stammtischen irgendwas mit Monero machen, weiß ich nicht. Aber zumindest gibt es da eine aktive Bitcoin-Community, die dem Monero jetzt auch nicht komplett skeptisch gegenübertreten. Aber wenn du da wohnst in der Gegend, also ich würde mal so diesen Honig-DAX-Podcast gucken, wann da die lokalen Veranstaltungen sind. Also ich denke mal, da ist auf jeden Fall die Schnittmenge potenziell am höchsten. Ja, also ich denke ja gerade an, also ich bin ja nicht in der Nähe Leipzigs, aber wäre mal interessant zu wissen, was eigentlich in meiner Umgebung so abgeht. Und falls da nichts los ist, könnte man ja was starten. Ich meine, warum nicht? Ja, mach. Je mehr, desto besser. Starte ein Monero-Meetup. Wäre richtig geil. Weil ich glaube auch, da wo du bist, da sind halt viele Leute, die du erreichen kannst. Und es gibt da auf jeden Fall auch Krypto-Meetups. Also ich habe da ja früher auch gewohnt. Da ist ja auch der Krypto-Blockchain-Institut und so. Ja, also natürlich gibt es bestimmt was. Aber ich meine so richtig Monero-spezifisch. Weiß ich nicht, müsste ich schauen. Ja, wahrscheinlich weniger. Ich habe jetzt gerade mal in den Chat einen Link geschmissen von Meetup und da sind zwei deutsche Treffen gelistet, eins in Berlin, eins in Hamburg. Okay. Ich finde ja auch das, was du machst, Alex, richtig nice, so zum Beispiel mit Podcasts, du einfach Listener darüber aufklärst, über gewisse Themen und das ist auch etwas, was man machen kann auf jeden Fall, um einfach nur die Info rauszukriegen, ne? Damit man einfach Menschen erreichen kann. Genau, so Piratenradio-mäßig. Ja, und wer, also ich gehe mal davon aus, die Zuschauer, die dir zuhören, das sind halt ganz spezielle Leute, die bewusst auf jeden Fall deinen Podcast sich geben. Aber stell dir vor, du könntest das ausweiten, könntest wirklich die etwas breitere Masse damit erreichen. Kann man schon sehr viel bewirken, denke ich. Ja. Also so Meetups starten finde ich eine coole Idee. Ich würde das auch machen, wenn ich länger an einem Ort wäre. Oder werde ich machen, wenn ich länger an einem Ort bin. Ja. Ja, nur da braucht man, glaube ich, auch ein bisschen Stoff, womit man da ankommen und etwas bieten kann. Ich glaube, sagen wir mal, ich würde ein Meetup hier machen, nur um die Leute aufzuklären über Monero und dass es Monero gibt und dass man Monero nutzen kann und dass es eine Cryptocurrency ist und keine Ahnung, dann wird es ja irgendwann langweilig, denke ich mal. Also muss schon was Vorträge halten können, was bieten können halt. Ja. Neue, innovative Ideen und vielleicht finden sich Leute, die dann mitmachen möchten. Ja, sowas. Jo, ist auch ein Shoutout hier vielleicht gerade mal an die Zuhörer. Also falls ihr ähnlich denkt wie Sun und einfach was mal in die Hand nehmen wollt, dann macht doch einfach mal ein Meetup, postet das auf Reddit und schaut mal, wer so hinkommt, weil Communities muss man bauen und irgendjemand muss halt die Initiative ergreifen, da mal ja anzufangen. Und wenn das dann mal angefangen ist, dann geht es meistens wie von selbst. Ja. Okay, also ich habe keine Punkte mehr. Habt ihr noch Themen, die ihr ansprechen wolltet? Nö, ich würde sagen, also wir warten mal jetzt schön die neue GUI-Variante ab, warten auf den Hardfork Ende des Monats und dann nächsten Monat wird es dann wieder etwas voller thematisch. Ja, denke ich auch. Okay, super. Dann ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und nicht vergessen, den Podcast-Stream von Monero Mumble zu abonnieren. Den Link dazu findet ihr auf moneromumble.de. Einfach in die Podcast-App eurer Wahl hinzufügen, den Feed, und dann bekommt ihr die neuen Folgen immer direkt, wenn sie veröffentlicht werden. Und ja, vielen Dank auch an euch beide natürlich, auch an Tobi und Krischer, die jetzt nicht mehr da sind, dass ihr mitgemacht habt. Und dann sehen wir uns. Ah, Till, jetzt musst du natürlich hier in den Kalender schauen. Der nächste zweite Sonntag im Dezember ist der 8. Genau, 8.12. 18 Uhr für alle, die live mit dabei sein möchten und live teilnehmen möchten hier beim Monero Mumble Podcast. Das ist der nächste Termin. Genau, kurz nach Nikolaus. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen November, schöner Black Friday und wir sehen uns im Dezember dann. Okay, Danke euch. Bis dann. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.